Tja, Mackie. Dann bis morgen also. Ich glaube, es ist besser, du bist dabei, wenn das Gepäck verladen wird. Du verstehst? Ja, natürlich, Igor. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Gibst du mir keinen Kuss? Gute Nacht. Igor Podansk. Die junge Dame eben war aber nicht Ihre Frau. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Kennen Sie mich nicht mehr? Nicht, dass ich wüsste. Erinnern Sie sich doch mal. 1945 Wien, 47 Paris, 49 London, 1951 Kopenhagen. Ach, Bär. Natürlich. Natürlich, der Erpresser Bär. Der jetzt Bruder Ihrer ersten Frau Podansk. Bin immer noch hinter Ihnen her. Ihr Erpressergeschäft muss gut gehen, dass Sie mir bis New York nachfahren konnten. Bin ein Glückskind, Podansk. Hin und wieder mache ich ein gutes Geschäft, das mir genug Geld einbringt, um Ihnen auf den Fersen zu bleiben. Ich werde Sie einsperren lassen, Herr Bär. Oder ich Sie. Sie haben doch gestern geheiratet, nicht wahr? Eine gewisse Linda Duffey. Na und? Ist das ein Verbrechen? Bei Ihnen ja, Podansk. Es ist Ihre siebte Frau, soviel ich weiß. Sie interessiert mich nur wenig, aber ich möchte Sie trotzdem vor dem Schicksal meiner Schwester bewahren. Ach, immer noch die alte Tour. Sie behaupten immer noch, ich hätte Ihre Schwester umgebracht, was? Ich bin ziemlich sicher. Werde Ihnen den Mord nicht beweisen können, aber werde Sie hinter Schloss und Riegel bringen. Verlassen Sie sich drauf. Sie sind einer der seltsamsten Erpresser, von denen ich je gehört habe. Wie viel wollen Sie eigentlich? Das haben Sie nie gesagt. Das werden Sie auch nie von mir hören. Stellen Sie sich freiwillig einem österreichischen Gericht. Das ist meine Forderung. Sie sind ja wahnsinnig. Werde mir diese Belästigung Ihrerseits nicht länger gefallen lassen. Ich werde Sie anzeigen, verstehen Sie? Kommt drauf an, wer die besseren Beziehungen zur Polizei hat. Tut mir leid, Mr. Bär. Wir haben Ihre Unterlagen geprüft. Wir können nichts für Sie tun. Herr Kommissar, dieser Podansk ist ein Verbrecher. Sie haben aus meinen Unterlagen ersehen, dass er bisher 6-mal verheiratet war. Außer meiner Schwester ist auch seine dritte Ehefrau spurlos verschwunden. Er ist ein Heiratsschwindler, der vor einem Mord nicht zurückschreckt. Ihre Unterlagen fußen darauf, dass dieser Mr. Podansk mit 5 Herren anderen Namens identisch ist. Er ist es, so glauben Sie mir doch. Seit 1944 bin ich hinter ihm her. Wenn ihn einer kennt, dann bin ich es. Er ist ein Mörder, Herr Kommissar. Er sagt, Sie seien ein Erpresser. Ja, was soll er denn sonst sagen? Passen Sie mal auf, Mr. Bär. Sie sind Österreicher, Podansk ist Jugoslawe. Er wird heute Abend mit seiner siebenten Frau Amerika verlassen. Das Beste ist, Sie fahren auch bald ab. Was haben wir denn mit dem ganzen Fall zu tun? Ich dachte, Sie leiten hier das Interpolbüro des FBI. Sind Sie nicht für internationale Verbrechen zuständig? Nur wenn Ausländer in Amerika Verbrechen begehen oder wenn uns die Interpol-Zentrale in Paris zur Fahndung auffordert. Beide Fälle sind nicht gegeben. Seine neue Ehefrau ist Amerikanerin. Wenn er ein Verbrechen an ihr verübt... Behalten Sie Ihre Kombinationen für sich, Mr. Bär. Gut. Ich habe ihn seit Jahren gejagt, ich werde ihn weiterjagen, auch ohne Sie. Ich fahre mit ihm auf der Vulcano heute Abend nach Europa. Ich habe New York immer gehasst. Diese lichtlosen Häuser, das freudlose Dasein. Aber jetzt ist es schön. Von hier sieht man nur seine Lichter und vergisst die Schatten. Ich liebe New York. Für uns Europäer ist es das Symbol der Freiheit. Polizei gibt es überall, Igor. Wir werden in Europa neu anfangen. Yeah, dieser verrückte Bär wird überall hinter uns her sein. Wem die Polizei am Schluss glauben wird, muss ich erst noch herausstellen. Wir haben Geld genug, um an jeden Ort der Erde fliegen zu können, an den wir wollen. Wir sind reich, Igor. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich reich. Du ja, Maggie. Für dich ist es anders. Ich war meistens reich. Aber glaube mir, das erleichtert zwar vieles, doch es ändert nicht alles. Und du kennst den Preis deines Reichtums. Ja, ich werde die Sache so schnell erledigen, wie es geht. Wir haben 7 Tage Zeit bis Genua. Es kommt nicht darauf an, dass du die Sache schnell erledigst. Es kommt darauf an, dass du sie gründlich machst. Und jetzt geh in deine Kabine, bevor uns jemand zusammensieht. Was du brauchst, besorge dir vom Stuart. Und lass dir nicht einfallen, mich anzurufen. Wir kennen uns nicht. Verstehst du? Du kannst dich auf mich verlassen, Igor. Du kannst dich auf mich verlassen. Guten Abend, Herr Kapitän. Mein Name ist Herbert Bär. Bitte nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Ich bin eine Art Privatdetektiv. Das höre ich gar nicht gern. Was wollen Sie denn an Bord? Ich beschatte einen Ihrer Passagiere. Einen Mörder. Haben Sie Beweise für diese ungeheuerliche Anschuldigung? Der Mann ist ein Heiratsschwindler. 1944 hat er meine Schwester geheiratet. Wir stammen aus einer sehr reichen Familie, das heißt, damals, da waren wir noch reich. 3 Monate nach der Hochzeit verschwand meine Schwester, spurlos. Ihr Mann war der Alleinerbe des nicht unbeträchtlichen Vermögens. Ja, es ist noch kein Beweis dafür, dass er ein Mörder ist. Er heiratete dann 1945 in Kopenhagen wieder eine sehr reiche Frau. Sie starb nach einem Jahr eines normalen Todes. 1946 heiratete er eine reiche Witwe in Paris. Sie verschwand spurlos. Haben Sie versucht, all das einmal der Polizei zu erzählen? Ja, natürlich. Aber er redete sich immer heraus. Die Sache ist darum so kompliziert, weil er sich jedes Jahr einen neuen Namen zulegt. Na, werden wir den Herrn mal ansehen. Obwohl mich Ihre Geschichte nur wenig überzeugt, das muss ich ehrlich sagen. Wie heißt denn der Herr? Podansk, Igor Podansk. Er befindet sich mit seiner 7. Frau, Linda, einer geborenen Daffrey, auf der Hochzeitsreise. Immer noch die alte Vorliebe für den guten Wiener Walzer. Was, Herr Podansk? Sieber, was suchen Sie hier? Was wohl? Haben Sie es noch nicht aufgegeben? Bei der New Yorker Polizei waren wir beide wohl nicht ganz erfolgreich. Sonst wäre einer von uns nicht hier an Bord. Seien wir doch vernünftig. Tragen wir die Sache unter uns aus. Machen Sie einen Vorschlag. Sie haben das angebliche Material über meine sogenannten Verbrechen. Was wollen Sie dafür haben? Würde Ihnen wohl sehr in den Kram passen, jetzt ein Angebot von mir zu hören, was? Wäre dann allerdings ganz einfach, mich als Erpresser kaltstellen zu lassen. Was wollen Sie sonst? Ich würde mich ganz gern mal mit Ihrer Frau unterhalten. Den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht tun. Meine Frau ist nämlich nicht an Bord. Aber Sie sind doch zusammen auf der Vulkan... Sind wir nicht. Meine Frau ist nicht mit an Bord. Und wo ist sie? Wenn ich fragen darf? Das geht Sie gar nichts an. Ich fürchte, Podansk, Sie haben da einen kleinen Fehler gemacht. Was gibt's denn, Kommissar? Telegramm von dem Erpresser. Welchem Erpresser? Von dem Österreicher namens Bär, der hinter dem Jugoslawen her ist. Darf ich mal sehen? FBI in der Politbüro Abteilung 4 New York. Podansk allein an Bord. Stop. Er bittet dringend Recherchen nach Verbleib der Ehefrau Linda, geborene Duffery. Stop. Vermute Verbrechen. Stop. Bär. Hm? Was meinst du dazu? Du bist doch mein Assistent. Schwer zu sagen. Vielleicht ist er doch kein Erpresser. Was meinst du, was wir für einen Ärger kriegen, wenn er doch einer ist und wir ihm helfen? FBI unterstützt Erpresser. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Hast du die Dokumente gesehen, die uns der Kerl gezeigt hat? Danach hat dieser Podansk immerhin seine 6 Ehefrauen um die hübsche Summe von einer Dreiviertelmillion Dollar erleichtert. Erpresser haben schon ganz andere Dokumente fabriziert, wenn sie ein Opfer kalt stellen wollten. Irgendetwas scheint da nicht zu stimmen. Weißt du was, Norwe? Ich würde an deiner Stelle mal rausfahren zu den Eltern seiner neuen Frau. Hör doch mal ein bisschen rum. Mach dir einen schönen Tag in Jersey. Okay. Vielleicht hast du recht. Sie sind von der Polizei, sagte mir mein Mädchen. Ja, Mrs. Duffery. Kommissar Norway. Es geht um Ihre Tochter Linda. Was ist denn mit Linda, um Gottes Willen? Kein Grund zur Aufregung, Madam. Ihr neuer Schwiegersohn scheint da ein paar Feinde zu haben. Ein österreichischer Privatdetektiv will uns einreden, Ihr Schwiegersohn, Igor Podansk, sei ein Heiratsschwindler, den wir verhaften und seinem Lande ausliefern müssen. Mein Schwiegersohn ist ein Ehrenmann. Wir haben keinen Grund daran zu zweifeln. Wissen Sie, wo sich Ihre Tochter jetzt befindet? Natürlich, auf der Vulcano. Sie ist mit ihrem Mann auf der Hochzeitsreise. Hat sie Ihnen gesagt, dass sie mit der Vulcano fahren wird? Sie hat es mir geschrieben. Ach. Sie haben Ihre Tochter gar nicht vor der Abfahrt gesehen? Es wird Sie wundern. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Ich kenne nicht mal meinen Schwiegersohn. Es ging alles so schnell mit den beiden. Ich weiß auch nicht, was in meine Tochter gefahren war. Aber es war wohl Liebe auf den ersten Blick. Wie alt ist Ihre Tochter? 37. Im März wurde sie 37. Hat sie eine Stellung in New York? Eine Stellung? Sie ist Teilhaberin eines großen Rechtsanwaltbüros. Ist sie wohlhabend? Das kommt wohl darauf an, was Sie darunter verstehen. Geben Sie mir doch bitte einmal die Anschrift des Teilhabers. Natürlich. Einen Moment bitte. Wann haben Sie Ihre Teilhaberin Linda Duffery zum letzten Mal gesehen, Mr. Stone? Vorgestern Abend, am Tag vor Ihrer Abreise. Sie ist übrigens nicht mehr meine Teilhaberin. Ist sie aus Ihrer Firma ausgeschieden? Ja. Sie will mit ihrem Mann eine eigene Praxis eröffnen. Ist Ihr Mann denn Rechtsanwalt? Ja, ich nehme doch an. Mrs. Podansk hat nicht viel über ihren Mann erzählt. Sie sagte, sie wolle sich selbstständig machen und mit ihrem Mann eine gemeinsame Firma eröffnen. Ein Anwaltsbüro. Ja, das sagte sie. Etwas sonderbar. Wie? In diesem Alter kommt die Liebe, wenn sie kommt, wohl doppelt stark. Da kann man nichts machen. Ich wollte von ihren geschäftlichen Plänen nicht abraten. Es hätte sonst so ausgesehen, als ob ich mich hier aufdrängen wollte, Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Ich habe ihr allerdings dringend abgeraten, gleich ihr gesamtes Vermögen dem neuen Ehemann zu überschreiben. Schließlich kennen sich die beiden doch erst 3 Wochen. Sie hat ihm ihr gesamtes Vermögen überschrieben? Ja. Die beiden wollen mit diesem Geld ihre neue Firma gründen, wenn sie von der Hochzeitsreise zurückkommen. Die Firma soll jedoch nur seinen Namen tragen. Wissen Sie, wie hoch das Vermögen von Mrs. Podansk jetzt ist? Ich schätze 700.000 Dollar. Herr Kapitän. Was fällt Ihnen denn ein, ohne Anmeldung bei mir einzudringen, Herr Bär? Entschuldigen Sie, Herr Kapitän. Aber die Sache mit Podansk... Ich möchte nichts damit zu tun haben. Und damit Sie es gleich wissen, seine Frau ist nicht an Bord. Sie sind da völlig auf dem Holzweg. Dass seine Frau nicht an Bord ist, das habe ich inzwischen selbst festgestellt. Aber das macht ihn doch nur noch verdächtiger. Darum komme ich ja zu Ihnen. Sie haben eine zu ausschweifende Fantasie, Herr Bär. Diese Fantasie scheine ich mit der Polizei zu teilen. Ach, das ist ja ganz neu. Sagten Sie nicht selbst, dass Ihnen die Polizei nicht glaubt? Sie scheint es sich überlegt zu haben. Hier, lesen Sie. Ein Telegramm vom FBI. Mrs. Podansk hier nicht auffindbar, stop. Überschrieb ihr gesamtes Vermögen Igor Podansk, stop. Wir recherchieren weiter, stop. Gewähren Ihnen bei Ihren Untersuchungen an Bord Vulcano vollste Unterstützung, stop. FBI Interpolbüro Abteilung 4. Trotzdem. Was trotzdem? Ich möchte nicht, dass hier ein Passagier den anderen beschnüffelt, verstehen Sie? Wenn hier einer irgendwelche Untersuchungen führt, dann bin ich es. Ich bin mit allem einverstanden. Aber seien Sie wachsam, Kapitän. Podansk ist einer der gerissensten Hochstapler und Heiratsschwindler, die es je gegeben hat. Es gelang ihm seit Jahren, die Polizei zu bluffen. Lassen Sie sich von ihm nicht einschüchtern. Der Herr Kapitän persönlich? Herr Podansk, ich habe meine Offiziere beauftragt, Ihre Kabine zu durchsuchen. Meine Kabine zu durchsuchen? Ja. Mit welchem Recht? Ein österreichischer Passagier verdächtigt Sie des Mordes an Ihrer Ehefrau. Sie meinen ein österreichischer Erpresser? Dieser Erpresser wird vom amerikanischen FBI unterstützt. Das muss doch aber alles ein Missverständnis sein. Ja, kann sein. Ich hoffe und glaube es sogar. Aber ich habe die FBI-Bestätigung gesehen. Ich werde bei Ihrer Reederei protestieren. Ja, kein Mensch kann Ihnen dieses Recht nehmen. Trotzdem tue ich nur meine Pflicht. Ich fühle mich verpflichtet, Sie zu fragen, warum Ihre Ehefrau, die einen Platz auf meinem Schiff gebucht hatte, nicht an Bord ist. Ja, immerhin haben Sie das Gepäck Ihrer Gattin bei sich, wie ich sehe. Meine Frau ist eine vielbeschäftigte Rechtsanwältin. Es kam ihr leider etwas dazwischen, dass sie sich entschließen musste, noch in New York zu bleiben. Sie wird in den nächsten Tagen nach Europa fliegen. Tja, und Ihr Gepäck? Warum haben Sie Ihr Gepäck mitgenommen? Weil es als Luftfracht ein Vermögen kosten würde. Aha. Danke, das genügt mir. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Mr. Stone, es tut mir leid, dass ich Sie noch einmal belästigen muss. Macht nichts, Kommissar. Was kann ich für Sie tun? Podansk gibt an, dass sich seine Frau noch in New York aufhält. Aber die beiden sind doch auf der Hochzeitsreise. Nein, laut Aussage des Kapitäns ist er allein auf dem Schiff. Er sagte, seine Frau habe in New York noch etwas Dringendes zu erledigen. Sie wolle fliegen und dann in Genua mit ihm zusammentreffen. Das halte ich für ausgeschlossen. Was sie zu erledigen hatte, hat sie erledigt. Sind Sie ganz sicher? Ich bin sicher, soweit es Ihren Rechtsanwaltsberuf betrifft. Wenn etwas Privates dazwischen gekommen wäre, müsste Ihre Mutter, die alte Mrs. Duffrey, davon etwas wissen. Haben Sie mit Mrs. Duffrey gesprochen? Ja, sie hat mich angerufen, kurz nach Ihrem Besuch, Kommissar. Sie scheinen ihr einen gehörigen Schreck eingejagt zu haben. Ja, sie fragte, ob ich mir das alles erklären könne. Und Sie sagten nein? Ganz recht, ich sagte nein. Aber im Vertrauen. Ich habe mich ein wenig nach diesem Herrn Podansk erkundigt. Interessant. Und was ist dabei herausgekommen? Nicht sehr viel. Podansk scheint nur sehr wenig Freunde in New York zu haben. Der einzige Mensch, der näher mit ihm befreundet war, ist ein Mädchen aus Brooklyn. Kennen Sie den Namen? Ja. Warten Sie. Ich habe ihn irgendwo aufgeschrieben. Hier. Sie heißt Margaret Sanders, genannt Maggie. Die Adresse ist... Was wollen Sie? Ist Maggie Sanders zu Hause? Nein, auf Wiedersehen. Moment. Ich bin Kommissar Norway vom FBI. Ich will mit der Polizei nichts zu tun haben. Ist Maggie Sanders wirklich nicht da? Ich sagte Ihnen schon mal, dass sie nicht da ist. Wo ist Ihr Zimmer? Sie können hier doch nicht einfach einbrechen. Ich kann, liebe Frau. Ist es das hier? Tatsächlich, sie ist nicht da. Was wissen Sie von Ihrer Untermieterin? Nichts. Der alte Sanders war ein Trinker. Mit 17 lief sie von zu Hause fort und wurde Sekretärin. Ganz schön hübsch ist sie, das muss man ihr lassen. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Hat sie Freunde? Elegante Freunde mit neuen Autos, freilich. Die hat sie. Aber ich kenne diese Leute nicht. Ich sehe nur, wenn sie unten vorfahren. Maggie hat das Zeug, hier aus dem Dreck rauszukommen. Wenn man so hübsch ist, hat man das Zeug. Wohin ist sie gefahren? Mit ihrem Chef nach Florida, hat sie gesagt. Und sie ist nicht nach Florida gefahren? Sie hat gepackt, als ob sie für immer auswandern will. Ein Bote von einem Reisebüro hat vorgestern eine Schiffskarte für sie abgegeben. Sie war nicht da. Ich war natürlich neugierig und guckte nach. Es war eine Fahrkarte nach Genua mit einem italienischen Dampfer. Ja, bitte. Ein Telegramm für Sie, Herr Bär. Dankeschön, Stuart. FBI Interpol, Abteilung 4, an Passagier Bär, Bord Vulcano, Stop. Recherchieren Sie alles über Passagier Margaret Sanders, genannt Maggie, Stop. Größe 1,68 Meter, braune Augen, dunkelblond, volles Gesicht, vernarbte kleine Schnittwunde am linken Puls, Stop. Margaret Sanders reist vermutlich unter anderem Namen, Stop. Steht mit Podansk in Verbindung, Stop. Zusammenhang hier unklar, Stop. Erwarten Ihren Bericht. Das ist ja interessant. Es tut mir aufrichtig leid, Herr Kapitän. Ich habe mit Ihnen nichts mehr zu tun. Hier ist ein Telegramm vom FBI. Wie kommen Sie denn zu meinem Telegramm? Es ist an mich gerichtet. Dann ist es auch Ihre Sache. Ich habe alles getan, was man von mir verlangen konnte. Ich habe Podansk befragt und dem FBI einen Bericht gegeben. Damit ist für mich die Sache ein für alle Mal erledigt. Es geht nicht um Podansk, Herr Kapitän, es geht um eine Margaret Sanders, die hier an Bord ist. Unter falschem Namen wahrscheinlich. Ich habe langsam das Gefühl, mein Schiff ist ein schwimmendes Zuchthaus. Würden Sie bitte die Güte haben und mich mit den albernen Verdächtigungen meiner Passagiere verschonen? Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass Italiener unangenehm temperamentvoll werden können. Bitte lesen Sie erst dieses Telegramm. Vielleicht konnten Sie den FBI reinlegen. Bei mir gelingt Ihnen das nicht. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Gut. Dann muss ich eben allein sehen, wie ich weiterkomme. Setzen wir uns. Ich bin müde. Sie haben bezaubernd getanzt. Oh, darf ich mal sehen? Was haben Sie denn? Ein wunderbares Armband, das Sie hier an Ihrem linken Arm haben. Ja, wirklich, ein selten schönes Stück an einem selten schönen Arm. Bis auf die kleine Schramme. Aber die übersehen Sie ja, Sie Schmeichler. Ich finde, es war eine wunderbare Idee von dem Kapitän, diesen Tanzabend zu veranstalten. Man wusste ja gar nicht, wie viele schöne Frauen an Bord sind. Dann wird es Ihnen sicherlich nicht allzu viel ausmachen, wenn ich jetzt schlafen gehe. Oh, ich bitte Sie. Nein, wirklich, ich bin müde. Ich hatte den ganzen Tag über schon Kopfschmerzen. Mir ist nicht ganz gut. Sind Sie böse? Böse nicht, aber ein wenig traurig. Gestatten Sie, dass ich Sie wenigstens zu Ihrer Kabine begleite. Nicht nötig. Bleiben Sie hier und amüsieren Sie sich. So leicht lasse ich mich nicht abweisen. Kommen Sie. Auf welchem Deck wohnen Sie? Leider auf dem C-Deck. Ich bin nicht so reich wie Sie. Manchmal werde ich nachts wach und glaube, das Schiff geht unter, so nah ist das Bulauge dem Wasser. Haben Sie meine Tasche? Ja, als Pfand, dass Sie nicht davonlaufen. So, hier wären wir. Also, ich danke Ihnen für den reizenden Abend und wünsche Ihnen eine recht angenehme Nacht. Gute Nacht. Und geben Sie Acht, dass Sie nicht ertrinken. Mit dem Bullauge so nahe am Wasser. Ja, wer ist da? Ich, Igor. Komm sofort aufs hintere Promenadendeck, Maggie. Ich muss mit dir reden. Gut, ich komme. Maggie, hier bin ich. Komm hierher. Igor, ich dachte, niemand soll wissen. Weißt du, mit wem du da vorhin getanzt hast? Keine Ahnung, er hat sich nicht vorgestellt. Das ist Bär, der Spitzel, der meine Kabine durchsuchen ließ. Bist du denn wahnsinnig? Aber Igor, ich weiß doch gar nichts davon, dass man deine Kabine durchsucht. Hat er irgendetwas gefragt? Nein, wir haben über nichts geredet. Aber das mit deiner Kabine... Ist längst erledigt. Wie weit bist du? Heute Nacht. Ich konnte nicht früher. Aber bis morgen muss es passiert sein. Ja, Igor. Bis morgen ist es passiert. Der Steward. Was wollen Sie? Ich habe ein Telegramm für Sie. Schieben Sie es durch die Tür. Das geht leider nicht. Einen Moment warten Sie bitte. Ich muss mir erst etwas anziehen. Verdammter Koffer. Sie? Was wollen Sie hier? Was soll der Revolver? Ah! Wenn Sie ganz still sind, dann passiert Ihnen nichts. Fällt Ihnen ein, nachts in meine Kabine zu kommen? Was wollen Sie von mir? Als ich Sie vorhin hierher brachte, sah ich auf dem Tisch einige Rasiermesser liegen. Seitdem wundere ich mich, wozu Sie als Frau so viel Rasiermesser brauchen. Das ist wohl meine Sache. Bitte öffnen Sie doch mal Ihren hübschen großen Schrankkoffer dort. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich werde... Öffnen Sie den Koffer! Na, nun wird's bald. Die Patrone in meinem Lauf ist schon ganz nervös. Ich kann es nicht sehen. Genau, was ich vermutete. Mrs. Linda Podansk, geborene Daffel. Ich habe sie nicht umgebracht, ich nicht! Verstehen Sie jetzt, warum ich so aufdringlich war, Herr Kapitän? Ich kann es einfach noch nicht fassen, dass so ein junges, hübsches Mädchen wie Sie, Miss Maggie, den Leichnam einer Frau zerteilen und ins Meer werfen wollte. Es war doch alles wegen Igor. Ich wollte raus aus dem Dreck, in dem ich groß geworden bin. Igor gab mir die Chance. Mit dem Geld seiner Frau. $700,000. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt um Podansk kümmern, Herr Kapitän. Ja, das tue ich. Ich gehe sofort in den Funkraum und veranlasse, dass die Verhaftung in Genua diskret erfolgt. Ich möchte nicht, dass die Passagiere etwas davon merken. Und die Leiche? Tja, die schaffen wir am besten so von Bord, wie sie hierher geschafft wurde. Im Schrankkoffer von Miss Maggie Sanders. Das war das Hörspiel Hochzeit mit dem Tode von Heinz von Nauheus. Es sprachen Bär Josef Dahmen, Podansk Erwin Linder, Maggie Doris Masios, Mrs. Duffray Mita von Ahlefeld, Mr. Stone Heinz Pieper, Kapitän Helmut Peine, FBI-Kommissar Wolfgang Schwarz, Assistent Karl-Heinz Möhle, Steward Heinz Dunkhase, Wirtin Marga Maßberg. Die Regie hatte S.O. Wagner, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1957.